Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Für Emanzipation, für Bildung und für allgemeine Menschenrechte. Gegen Vorurteile und Diskriminierung. Für religiöse Toleranz und für Humanität. Und für Vernunft als Urteilsinstanz. Das waren wesentliche Anliegen der Aufklärung. Und der deutsche Dichter Gotthold Ephraim Lessing war einer ihrer bedeutendsten Vertreter. Im Ö1-Hörspiel können Sie heute ein selten aufgeführtes Jugendwerk Lessings hören. Die Juden. Ein, wie Lessing es nannte, Lustspiel in einem Aufzuge, geschrieben 1749. Lessing thematisiert hier Antisemitismus und das Verhalten einem sogenannten Fremden gegenüber. Dieses Theaterstück gilt als Vorstufe und als komisches Gegenstück zu Nathan der Weise. Während Lessings Nathan der Weise als großes, ausladendes Ideendrama anhand unterschiedlicher Religionen den Gedanken der Toleranz thematisiert, ist Lessings Jugendwerk Die Juden pointierter und kompakter. Aber bereits hier stehen die zentralen Themen der Aufklärung im Mittelpunkt: Toleranz und Humanität. Neu und kühn ist, wie der 20-jährige Lessing seine Hauptfigur zeichnet. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Theaters betritt die Figur eines positiv dargestellten Juden die Bühne. Warum wird Lessings Jugendwerk dennoch so selten aufgeführt? Einer der Gründe ist wahrscheinlich die Kürze des Stücks. Das Stück dauert nur 1,5 Stunden. Und es ist, vor allem im Vergleich zu Lessings Nathan und der Ringparabel, für das Theaterverständnis des 18. und 19. Jahrhunderts und wohl auch des 20. Jahrhunderts zu wenig belehrend. Das Stück wirft mehr Fragen auf, als es Antworten bietet. Und die Juden sind auch kein wirkliches Lustspiel, denn das Stück berichtet von einer bitteren Tatsache, dass es nämlich gegen die Aufklärung und gegen das Ziel der Aufklärung, das allgemein Menschliche als Wesentliches unseres Seins zu verstehen, immer wieder Versuche gab und gibt, Differenzen zu konstruieren und zu behaupten. Die Juden hören Sie nun als vornehmen, Toleranz und Humanität verkörpernden Reisenden den aus Hamburg stammenden Burgschauspieler Michael Mertens. In der Rolle des Barons hören Sie Burgschauspieler Peter Matitsch. Er wird von seinem eigenen Gutsverwalter, von Karl Markowitsch und dessen Helfer Thomas Maratz überfallen. Michael Mertens, der vornehme Reisende, rettet den Baron vor den Mordbuben, die sich mit Judenbärten maskiert hatten. Aus Dankbarkeit will der Baron seinem Retter seine junge Tochter, dargestellt von Pippa Galli, zur Frau geben. Aber zuvor gibt es noch einige Verwicklungen, an denen unter anderem Cornelius Obonja, der Bedienstete des vornehmen Reisenden, und Lisette, die Bedienstete des Barons, dargestellt von Brigitte Kahner, beteiligt sind. Die Juden von Gotthold Ephraim Lessing. Musik Peter Keitzer. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Du dummer Michelstich, du dummer Martin Krumm. Ja, wir wollen es nur gestehen, wir sind beide saudumm gewesen. Ja. Es wäre ja auf einem Meer nicht angekommen, den wir totgeschlagen hätten. Hätten wir es aber klüger machen können. Waren wir nicht gut vermummt? War nicht der Kutscher auf unserer Seite? Konnten wir was dafür, dass uns das Glück so einen Strich durch die Rechnung machte? Hab ich doch 400 Mal gesagt, das verdammte Glück. Ohne das kann man nicht einmal ein guter Spitzbube sein. Nun, wenn ich's beim Licht besehe, so sind wir kaum dadurch auf ein paar Tage länger dem Strick entgangen. Es hat sich was mit dem Strick. Wenn alle Diebe gehangen würden, die Galgen müssten dichter stehen. Man sieht ja kaum alle 2 Meilen einen. Und wo auch einer steht, steht er meist leer.

lesen und natürlich in unserem Ö1-Monatsmagazin gehört. Und unter ö1.of.at können Sie alle Sendungen 7 Tage lang nachhören. Einen angenehmen Nachmittag mit Ö1 wünscht Ihnen Kurt Reisnecker. Fünfzehn Uhr. Ö1 Nachrichten.